wie stehst du heute da? Wo ist der Stolz, der hier einst war? Verräter hier im Parlament, verkaufen uns, der Bürger pennt. Einer spricht, der Rest hört zu, selber denken ist tabu. Sprecht nach, was in der Zeitung steht, weil das ja so einfach geht. BRD, BRD, BRD, du tust allen Deutschen weh. Prunk und Pracht und Gloria, es herrscht die Medienmafia. BRD, BRD, BRD, du tust allen Deutschen weh. Prunk und Pracht und Gloria, es herrscht die Medienmafia. Mahnmal hier und Mahnmal da, Holocaust-Museum, ja. KZs unter Denkmalschutz, im Fernsehen läuft Umerziehungsschmutz. Deutsches Volk wird immerzu ausgemolken wie ne Kuh. Wenn mal einer protestiert, wird er einfach arrestiert. BRD, BRD, BRD, hast ne Polizeiarmee gegen die Opposition, übst du dich in Aggression. BRD, BRD, BRD, hast ne Polizeiarmee gegen die Opposition, übst du dich in Aggression. Deutsche Jugend aufgehetzt, Lehrer nur von Schuld verschwätzt. Vater war ein Nazischwein, der Sohn muss drum heut auch eins sein. Tag und Nacht wird man belogen, verarscht, verblödet, umerzogen. Und wer das in Frage stellt, sich im Knast dazu gesellt. BRD, BRD, BRD, es lebe dein STGB. Vom System die Nase voll, bei dir hilft nur noch Alkohol. BRD, BRD, BRD, es lebe dein STGB. Vom System die Nase voll, bei dir hilft nur noch Alkohol. Zeitungen, TV und Funk machen regelmäßig Stunk. Bestimmen, wer hier die Bösen sind, als Feindbild man sie übernimmt. Medien hetzen immer zu, wer Deutsch noch denkt, der ist im Nu. Extremist und radikal, drum sag ich euch, ihr könnt mich mal. BRD, BRD, BRD, ich pfeif auf dein Politklischee. Ob Extremist, ob radikal, das ist mir alles scheißegal. BRD, BRD, BRD, ich pfeif auf dein Politklischee. Ob Extremist, ob radikal, das ist mir alles scheißegal. Hört zu, was ich euch jetzt hier sage, Altparteien sind ne Plage. Schwarze Kassen sind heut schick in unserer Republik. Spende hier und Spende da, keiner weiß, wie viel es war. Doch jener, der sie einkassiert, gab's Ehrenwort, ihm nichts passiert. BRD, BRD, BRD, na na na, Republik, juhe. Der Fisch, der stinkt vom Kopf her und der Rest so nebenher. BRD, BRD, BRD, na na na, Republik, juhe. Der Fisch, der stinkt vom Kopf her und der Rest so nebenher. Drum holt den Besen, fegt hinweg die Lumpenbösen, mistet diesen Saustall aus, jagt sie aus den Ämtern raus. Bei dem, was hohe Herren hier treiben, kann man nicht mehr ruhig bleiben. Auf die Straße, Volk, steh auf, sonst ist bald mit Deutschland aus. BRD, BRD, BRD, sage gern zu dir Ade. Hab genug von dem Gezeich, ich will endlich heim ins Reich. BRD, BRD, BRD, sage gern zu dir Ade. Hab genug von dem Gezeich, ich will endlich heim ins Reich.